im Traum oder war es vielleicht gestern Nacht? Auf dem Weg nach Hause, ich war ziemlich geschafft. Denn die Fete beim Kumpel war wieder mal toll. Gelacht, getanzt und getrunken ganz doll. Alles klar, nur ist da noch eins, was mich quält.